Mobilität. Robotaxis werden Realität. Der weiße Jaguar fährt mit Elektroantrieb und lenkt surrend in die Parkbucht in San Francisco. Die Beifahrertür wird entriegelt, ich öffne und nehme Platz. Der Fahrersitz ist leer. Auf dem Display in der Mitte des Armaturenbretts begrüßt mich der Schriftzug »Hallo Stefan«. Sonst bin ich allein im Auto, zumindest ohne menschlichen Fahrer. Denn künstliche Intelligenz steuert das Auto. Der Jaguar gehört zu einer Flotte von Robotaxis der Google-Tochtergesellschaft Waymo. Die Firma gilt als einer der führenden Anbieter für autonomes Fahren. Aber als ich mich in das Auto setze, habe ich ein etwas mulmiges Gefühl. Seit mehreren Jahren fahren Robotaxis bereits durch San Francisco. Zunächst allerdings vor allem mit einem Sicherheitsfahrer, der am Steuer saß und notfalls eingreifen konnte. Erst seit August 2023 sind die Autos täglich im Einsatz und lassen sich per App auf dem Smartphone rufen. Die zuständige Regulierungsbehörde in Kalifornien, CPUC, hat nach jahrelangen Verhandlungen die nötigen Genehmigungen ausgestellt. In San Francisco dürfen daher seitdem Fahrten rund um die Uhr angeboten werden. Die ersten Testfahrten waren zunächst nur nachts möglich, da es dann weniger Verkehr gibt und weniger Passanten unterwegs sind. Heute sind die Robotaxis normaler Teil des Straßenverkehrs, zu jeder Tageszeit. Ich drücke den Startknopf auf dem Display und der Wagen fährt los. An der ersten Kreuzung will eine Frau über die Straße gehen. Sie sieht das Robotaxi kommen und signalisiert dem Auto, es solle ruhig durchfahren, bevor sie über die Straße geht. Aber das Waymo-Robotaxi bleibt stehen. Die Frau schaut zunächst verdutzt. Dann erkennt sie, dass niemand am Steuer sitzt. Ein Robotaxi. Alltag in San Francisco. Sie grinst und geht über die Straße. Am nächsten Straßenblock bietet sich eine heikle Situation. Die Querstraße mündet in den vielbefahrenen Lincoln Way am Golden Gate Park. Autos dürfen hier mit bis zu 30 Meilen, also 50 Kilometern pro Stunde fahren. Die meisten Fahrzeuge sind aber deutlich schneller unterwegs. Ich bin diese Strecke schon sehr oft gefahren und ich weiß, wie gefährlich sie sein kann. Die Straße ist schlecht einsehbar, man muss sich vorsichtig vortasten. Der Waymo-Wagen fährt rasch auf die Straße zu und bremst dann komplett ab. Ich schaue mich nervös um und frage mich schon, ob ich naiv war, mich in das Robotaxi zu setzen. Dann fährt der Waymo-Wagen an. Von diesem Punkt aus lassen sich die ankommenden Autos nur im letzten Moment erkennen. Das Auto fährt Stück für Stück vor und wartet, bis sich eine Lücke bietet. Dann biegt es in den Lincoln Way ein. Geschafft. Die erste Hürde ist genommen. Bevor Waymo nach jahrelangen Verhandlungen die Freigabe für sein System in San Francisco bekam, erhielt ich 2 Wochen lang Zugang, das System ausgiebig zu testen. In dieser Zeit legte ich 83 Kilometer zurück und verbrachte 258 Minuten in den Robotaxis. Genug Zeit, mir einen Eindruck von dem System zu verschaffen. Waymo nutzt für seine Flotte eine modifizierte Variante des Elektro-SUV iPace von Jaguar. Das Auto hat einen 400 PS starken Motor, der theoretisch in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann. Die 90 kWh Batterie hat eine Reichweite von rund 365 Kilometern. Die Waymo Jaguare sind aber um zahlreiche Zusatzelemente erweitert worden. Waymo hat vor allem etliche Sensoren nachgerüstet. Der markanteste ist ein sich ständig drehender LIDAR-Sensor auf dem Dach des Autos. Zudem gibt es an den Seiten des Autos weitere LIDAR-Sensoren sowie Radargeräte und klassische Kameras. Die LIDAR-Sensoren sind besonders wichtig und besonders teuer. LIDAR steht für Light Detection and Ranging. Mithilfe von Laserlicht kann der Sensor Entfernungen zu einem Objekt messen. Der Sensor schickt kurze Impulse, Objekte wie andere Fahrzeuge, Gebäude oder Menschen reflektieren die Strahlen. So entsteht ein dreidimensionales Bild der Umgebung. Der rotierende Sensor auf dem Dach des Fahrzeuges generiert entsprechend eine 360-Grad-Sicht rund um das Auto. Aber LIDAR-Sensoren helfen dem Robotaxi nicht nur, Entfernungen genau einzuschätzen, sie liefern auch in Dunkelheit ein klares Bild. In einem Radius von bis zu 300 Metern kann das Waymo-Fahrzeug mit dem LIDAR-Gerät die Umgebung erfassen. Seit mehr als einer Dekade gehört autonomes Fahren zu den wichtigsten Versprechen des Silicon Valley. Aber bislang lagen alle optimistischen Prognosen falsch. Hätten sich etwa die Ankündigungen von Tesla-Chef Elon Musk erfüllt, würden schon seit mehr als einer Dekade Robotaxis auf den Straßen unterwegs sein. Jahr für Jahr hat er seitdem neue Prognosen ausgegeben und Jahr für Jahr lag er damit daneben. Bis heute laufen mehrere Ermittlungen gegen Tesla, weil das Unternehmen sein Fahrassistenzsystem unter dem Namen Autopilot verkauft hat. Etliche Behörden in Amerika und Europa halten das für irreführend und teilweise sogar gefährlich. In Tests scheiterten angeblich autonome Fahrsysteme oft schon an einfachen Hürden. Ein Team von der University of Michigan konnte in einer Studie nachweisen, dass schon wenige Aufkleber auf einem Stoppschild dazu führen konnten, dass ein Fahrsystem darin kein Stoppschild, sondern eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannte. Dennoch haben die Systeme bis heute gewaltige Fortschritte gemacht. Unternehmen wie Nvidia oder Qualcomm stellen deutlich leistungsfähigere Chips bereit, um autonomes Fahren zu ermöglichen. Fahrzeuge werden wirklich zu Computern auf Rädern. Sensordaten von Kameras, LIDAR oder Radar lassen sich schneller analysieren. Zudem helfen verbesserte Algorithmen und die Millionen Kilometer Fahrdaten dabei, die Systeme immer besser zu machen. Robotaxis scheinen keine ferne Zukunftsvision mehr zu sein, sondern kurz vor dem Durchbruch zu stehen, dank künstlicher Intelligenz. Ein entscheidender technologischer Durchbruch kommt von der gleichen Technologie, die auch hinter Textrobotern wie ChatGPT steht. Über Jahre brachten Firmen wie Waymo oder Tesla ihren Fahrsystemen Regel für Regel bei, wie sie sich im Verkehr verhalten sollen. Nun experimentieren die Firmen immer stärker mit dem Einsatz neuronaler Netze. Im Kern überlassen sie es Computersystemen, von riesigen Mengen an Fahrdaten zu lernen. Im August 2023 teilte Elon Musk ein Live-Video, auf dem zu sehen ist, wie er eines der neuen Systeme auf Basis neuronaler Netze in einem Tesla-Auto bei einer Probefahrt rund um das Tesla-Büro in Palo Alto einsetzt. Wir haben hier keine Regel mehr, die sagt, mache Platz für Radfahrer. Das System hat ausschließlich von menschlichen Fahrern gelernt, kommentiert Musk die Fahrt, als der Wagen leicht abbremst, um an einem Radfahrer vorbeizufahren. Wir haben das System mit großen Mengen an Videodaten gefüttert und es hat selbst die Schlüsse daraus gezogen, schwärmt Musk. Die reine KI-Version sei der regelbasierten Version deutlich überlegen. Dennoch ist das System nicht fehlerfrei. Als der Wagen an einer Kreuzung eine Ampel falsch deutet, greift Musk ein. Das System sei zwar gut, aber noch im Testbetrieb. Bevor es für alle Kunden ausgerollt werde, müssten noch ein paar Fehler behoben werden, kommentiert er. Mein Waymo-Auto bahnt sich weiter seinen Weg durch den Straßenverkehr von San Francisco. Das Fahrzeug ist mittlerweile auf die vierspurige Divisadero Street eingebogen. Es ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen der Stadt. Etliche Autos überschreiten das Geschwindigkeitslimit von 25 Meilen pro Stunde deutlich. Wir fahren auf der linken Spur. Links ist ein Grünstreifen, der uns von den Gegenfahrbahnen trennt. Plötzlich schert der Waymo-Wagen leicht nach rechts aus. Ein Auto auf der Spur rechts neben uns hupt. Ich drehe mich um. Ein weißer Tesla fährt neben uns. Dessen Fahrer gestikuliert wütend in meine Richtung. Der Mann am Steuer schreit. Ich kann nicht verstehen, was er sagt. Ganz offensichtlich hatte er Angst, vom Robotaxi gerammt zu werden. Ich schaue mich um. Warum ist das Waymo-Auto überhaupt ausgeschert? Die Pflanzen auf dem Grünstreifen ragen teilweise etwas auf die Fahrbahn. Hat das Waymo-Auto womöglich darauf reagiert? Ich kann es nicht sagen. Aber ich kann den Tesla-Fahrer verstehen. Der Rest der Fahrt verläuft unspektakulär. Wir bahnen uns den Weg durch den dichten Verkehr und dann weiter durch den Presidio Park. Ich steige am Strand bei Chrissy Field aus. Für mich ist das einer der schönsten Orte der Stadt mit einem wunderbaren Blick über die Bucht von San Francisco und auf die berühmte Golden Gate Brücke. Nach einem kurzen Aufenthalt bestelle ich mir per App auf meinem Smartphone das nächste Waymo. Dieses Mal dauert es lange, bis das Auto meinen Standort erreicht, fast 20 Minuten. Wenn Robotaxis überfordert sind. Als das Auto vor mir hält, ist vieles Routine. Ich entsperre das Auto mit Hilfe der App und starte das Auto. Das Robotaxi fährt los. Schon nach wenigen Minuten erlebe ich wieder eine heikle Situation. Das Waymo-Auto kommt von einer Seitenstraße auf eine vierspurige Straße im Presidio Park. Die Autos auf der Hauptstraße haben Vorfahrt. Die große Straße ist nicht gut einsehbar. Das Waymo-Auto hält zwar zunächst an, fährt dann aber los. Von dieser Stelle aus ist die Hauptstraße kaum einsehbar. Als das Robotaxi weiter vorfährt, wird ein ankommendes Auto auf der Vorfahrtstraße sichtbar. Der Waymo-Wagen fährt aber zunächst weiter, dann bremst er stark ab. Auch das andere Auto bremst ab. Dann beschleunigt der Waymo-Wagen wieder und biegt ab. Puh, denke ich. Das hätte böse ausgehen können. Der Waymo-Wagen hat klar dem anderen Wagen die Vorfahrt genommen. Er hätte warten müssen. Klar, sowas kann auch menschlichen Fahrern passieren. Aber hier sitzt ja gerade kein Mensch am Steuer, sondern ein Roboter. Und der ist auf optimales Fahren ausgelegt. Wieso kommt es also zu solchen Situationen? Ein Jahr zuvor hatte ich bereits eine Testfahrt mit Waymo gemacht. Damals saß noch ein Sicherheitsfahrer am Steuer. Der Eindruck war völlig anders. Das Waymo-Auto verhielt sich sehr zurückhaltend. Schon als jemand zu einem parkenden Auto am Seitenstreifen lief, blieb das Waymo länger stehen und wartete ab. Heute wirken die Robotaxis von Waymo ganz anders. Sie wirken selbstsicherer, teilweise zu selbstsicher. Ich frage bei Waymo nach. Unsere Autos sind so programmiert, dass sie sich immer an alle Verkehrsregeln halten, sagt mir Chris Ludwig im Gespräch. Er ist Produktchef bei Waymo und hat die Firma seit ihren Anfängen als Google-Projekt 2013 begleitet. In manchen Verkehrssituationen muss das System Entscheidungen treffen, genau wie ein menschlicher Fahrer. Und er bestätigt meinen Eindruck vom anderen Fahrverhalten im Vergleich zum Test ein Jahr zuvor. Wir haben den Fahrstil geändert, sagt Ludwig. Wenn die Fahrzeuge nicht selbstsicher unterwegs sind, kommst du nicht voran. Niemand gewährt gerne Vorfahrt, erklärt Ludwig. Dazu muss man wissen, dass auch die meisten Amerikaner einen offensiven Fahrstil pflegen und Verkehrsregeln eher großzügig auslegen. Es sei daher nötig, dass die Robotaxis nicht zu defensiv unterwegs seien, meint Ludwig. Er betont aber, trotz dieser Änderungen haben wir weiter eine sehr gute Sicherheitsbilanz. Ich frage konkret nach dem Erlebnis an der Kreuzung. Ich vermute, das hatte etwas damit zu tun, wie die Kreuzung aufgebaut war. Vielleicht war die Sicht eingeschränkt, sagt der Waymo-Manager. San Francisco sei eine anspruchsvolle Stadt mit engen Straßen und komplizierten Verkehrssituationen. Waymo wollte so einen schwierigen Ort meistern, um dann gut in andere Städte expandieren zu können. Zurzeit ist die Firma nur in den USA unterwegs. Künftig sollen die Robotaxis aber überall auf der Welt fahren, auch in Deutschland. Meine weiteren Fahrten mit Waymo laufen unspektakulär ab. Einmal wird es spannend, als sich ein Feuerwehrauto dem fahrenden Waymo-Wagen von hinten nähert. Das Display zeigt an, dass ein Einsatzfahrzeug erkannt wurde. Das Waymo sucht die nächste Parklücke, um rechts an den Straßenrand zu fahren. Das Feuerwehrauto kann passieren. Das läuft nicht immer so reibungslos. Die Chefin der Feuerwehr von San Francisco, Janine Nicholson, ist eine ausgesprochene Gegnerin der Robotaxis. Immer wieder würden ihre Einsatzfahrzeuge von Robotaxis blockiert. Jede Sekunde kann über Leben und Tod entscheiden. Feuer kann sich in einer Minute verdoppeln, warnt Nicholson bei einer Anhörung in San Francisco. Es ist nicht unsere Aufgabe, für diese Fahrzeuge Babysitter zu spielen, klagt Nicholson, noch wenige Tage bevor die Robotaxis in San Francisco die Erlaubnis für Fahrten rund um die Uhr bekommen. Kurz darauf kam es zum ersten Unfall mit einem Feuerwehrauto. Ein Robotaxi des Waymo-Rivalen Cruise fuhr mitten in der Innenstadt in ein Feuerwehrfahrzeug, das sich mit Blaulicht und Sirene im Einsatz befand. Cruise-Manager Greg Dieterich schrieb, das Cruise-Robotaxi habe den Einsatzwagen fast sofort erkannt. An der Kreuzung seien herannahende Fahrzeuge wegen einer Kurve aber erst sehr spät zu erkennen gewesen. Die Software des Cruise-Autos habe zudem Probleme gehabt, den Weg des Einsatzfahrzeugs vorherzusagen, da er im Gegenverkehr gefahren sei. Mir selbst passiert wenige Tage später eine ähnlich brenzlige Situation. Ich bin vom Joggen im Golden Gate Park auf dem Rückweg. An einem Zebrastreifen will ich die Straße überqueren. Ich sehe, dass ein Cruise-Robotaxi angefahren kommt. Aber ich gehe davon aus, dass es anhalten wird. Schließlich laufe ich gut sichtbar über einen Zebrastreifen. Aus dem Augenwinkel sehe ich jedoch, dass das Cruise-Auto in vollem Tempo weiterfährt. Im letzten Moment bleibe ich stehen. Der Cruise-Wagen fährt knapp vor mir über den Zebrastreifen. Auffallend ist, dass bei besonders vielen Zwischenfällen in San Francisco nicht die Fahrzeuge der Google-Tochterfirma Waymo, sondern die von Cruise involviert sind, einem Unternehmen, das zum US-Autobauer General Motors gehört. Cruise soll bereits 2025 $1 Milliarde und 2030 ganze $50 Milliarden umsetzen. Bislang schreibt das Unternehmen jedoch große Verluste. Allein im ersten Halbjahr 2023 beliefen sich diese auf rund $1,2 Milliarden. Als ich Cruise-Chef Kyle Vogt auf einer Technologiekonferenz in San Francisco treffe, spricht er davon, die kritischen Berichte über Probleme mit seinen Robotaxis seien übertrieben. Die Technik sei schon heute gut und werde immer besser. Unsere Robotaxis legen so viele Meilen auf den Straßen zurück, dass es zu diesen seltenen Ereignissen kommen wird, sagt Vogt. Robotaxis seien menschlichen Fahrern überlegen. Vor wenigen Wochen hat ein Autofahrer hier im Zentrum von San Francisco einen 4-Jährigen totgefahren, klagt Vogt. Jeden Tag gäbe es mehr als 700 Verkehrstote in den USA. Robotaxis sind sicherer als menschliche Fahrer, betont er. Es führe daher kein Weg an Robotaxis vorbei. Aber wir können keine Perfektion erwarten. Es wird Zusammenstöße geben, aber sie werden weniger und weniger werden, räumt er ein. Ich befrage Cruise auch zu meinem persönlichen beinahe Zusammenstoß am Zebrastreifen. Das Unternehmen sichert zu, sich den Fall näher anzuschauen. Trotz mehrmaliger Nachfragen höre ich am Ende jedoch nichts. Wenig später entscheidet die Verkehrsbehörde von Kalifornien, Cruise vorläufig die Lizenz für den Robotaxidienst in San Francisco zu entziehen. Aufgrund der Leistung der Fahrzeuge stellt das Ministerium fest, dass die Fahrzeuge des Herstellers nicht sicher für den öffentlichen Betrieb sind, teilte die Behörde Ende Oktober 2023 mit. Cruise muss nachbessern, damit die Robotaxis wieder Passagiere befördern dürfen. Wenige Tage später gibt Vogt seinen Rücktritt als Cruise-Chef bekannt. Waymo darf hingegen weiterfahren. Meine persönliche Erfahrung mit Waymo ist auch viel besser als die mit Cruise. Nach wenigen Tagen habe ich mich so an die Robotaxis gewöhnt, dass ich im Auto meinen Laptop ausklappe und Arbeit erledige. Meinen 3-jährigen Sohn nehme ich auch auf Fahrten mit. Er ist schwer beeindruckt. Er baut immer wieder mit Lego Autos nach. Seit den Fahrten mit Waymo haben sie nun oft keinen Fahrer mehr. Robotaxis, erklärt er nur knapp. Ich frage mich schon, ob er später überhaupt noch einen Führerschein brauchen wird. Um zu verstehen, warum die Robotaxis gerade jetzt so viel besser werden, fahre ich ganz in den Süden von Kalifornien. In der Stadt San Diego, direkt an der Grenze zu Mexiko, hat der Chipkonzern Qualcomm seinen Hauptsitz. Die Firma ist enger Partner der Autobauer und nimmt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des autonomen Fahrens ein. Zu Besuch bei Qualcomm in San Diego. Die Firmenzentrale des Chipkonzerns Qualcomm, ganz im Norden von San Diego, ist schon von der Autobahn 805 aus erkennbar. Der Campus erstreckt sich über Dutzende Bürogebäude. Im Haupthaus ist ein ganzes Museum den Anfängen des Unternehmens und vor allem dem Gründer Irvin Jacobs gewidmet. Jacobs baute als Professor die Fakultät für Elektroingenieurwesen an der University of California, San Diego auf. Sein Fokus waren digitale Kommunikationstechniken. Einer seiner Universitätskollegen, Andrew Whittleby, hatte im Jahr 1967 einen Algorithmus entwickelt, der in der Lage war, digitale Daten über einen verrauschten Kanal sicher zu übertragen. Das Verfahren lässt sich damit vergleichen, wie man einen Radiokanal richtig einstellt. Anstatt nur Rauschen zu hören, liefert das FM-Radio dann klare Musik. Ähnlich funktionierte auch der Algorithmus von Viterbi. Sein Ansatz hatte jedoch ein Problem. Die Berechnungen waren äußerst kompliziert. Die damalige Kommunikationsbranche hielt sein Modell für nicht praktikabel. Jacobs erkannte jedoch die Chance, das Konzept seines Kollegen Viterbis dank der in den 1980er Jahren immer stärker werdenden Mikrochips in ein praktisches Produkt umzusetzen. Gemeinsam mit Viterbis und 5 weiteren Partnern gründete Jacobs 1985 Qualcomm. Die Firma wurde wegweisend für den Aufbau neuer Technologien für die Mobilfunkkommunikation. Bis heute stecken Technologien und Chips von Qualcomm in fast jedem Smartphone. Der Apple-Konzern versucht sich seit vielen Jahren von Qualcomm loszusagen, ist aber selbst in der im Herbst 2023 vorgestellten iPhone-Reihe 15 weiter auf Qualcomm angewiesen. Die von Jacobs gegründete Firma hat sich jedoch inzwischen auf viele weitere Bereiche ausgedehnt. Autonomes Fahren ist für das Unternehmen einer der vielversprechendsten Zukunftsmärkte. Ein großer Teil des Museums in der Firmenzentrale ist daher der Automobiltechnik gewidmet. Das hier ist die Zukunft, sagt Nilesh Parekh. Er ist seit 2 Jahrzehnten bei Qualcomm und als Senior Director of Product Management einer der wichtigsten Entscheider für die Autosparte. Diesen Vorzeigewagen haben wir uns in Deutschland als Spezialanfertigung bauen lassen, sagt Parekh. Die Motorhaube ist transparent. Darunter werden 2 zentrale Kontrolleinheiten für Computerchips mit blauem Neonlicht angestrahlt. Einer der beiden blau angestrahlten Kästen steuert das Innenleben des Fahrzeugs, also etwa Musik oder Klimaanlage. Der andere Kasten liefert die Rechenleistung, mit der die Daten der Bewegungssensoren ausgewertet werden. Das hilft dabei, dass Autos künftig selbstständig fahren können, wie heute schon Waymo-Autos. Die Technik soll so leistungsfähig und günstig werden, dass sie in jedes Auto integriert werden kann. Es wird eine Revolution im Automobilbereich geben und wir liefern die nötigen Chips dafür, zeigt sich Parekh überzeugt. Dazu pflegt das Unternehmen eine enge Partnerschaft mit Autobauern in Deutschland. Volkswagen und BMW setzen auf Qualcomm. BMW hat sich besonders eng an Qualcomm gebunden. Die beiden Konzerne entwickeln gemeinsam einen Softwarebaukasten für automatisiertes Fahren. Das Besondere an der Übereinkunft? Die Technologie wird nicht nur der Münchner Autohersteller in seinen Modellen nutzen. Der amerikanische Chip-Anbieter soll das Know-how auch anderen Marken und Autozulieferern weltweit verkaufen. Autobauer setzen seit vielen Jahren Mikrochips in ihren Fahrzeugen ein, wobei Halbleiter den wichtigsten Teil ausmachen. Diese kommen traditionell von Firmen wie Infineon aus Deutschland, NXP aus den Niederlanden, ST Microelectronics aus der Schweiz oder Renesas aus Japan. Diese liefern unter anderem die überall im Auto verteilten Steuergeräte, die sogenannten Mikrocontroller. Qualcomm geht deutlich weiter. Die Hochleistungschips sollen der Schlüssel sein, um traditionelle Autos zu autonomen Fahrzeugen zu machen. Qualcomm hat bereits leistungsstarke Chips entwickelt, die ein Smartphone zu einem Supercomputer machen. Diese Fähigkeit will die Firma auch in Autos bringen. Die Wettbewerber sind nicht länger Halbleiterfirmen wie Infineon, sondern vor allem Nvidia, der Chipkonzern. Qualcomm sieht jedoch einen besonderen Vorteil auf seiner Seite. Wir bauen Chips für Smartphones. Dadurch sind wir Experten darin, besonders viel Leistung zu bieten und dabei wenig Strom zu verbrauchen. Genau das ist bei Autos wichtig, sagt Parekh. Qualcomm wolle Autos zudem zu einem Bindeglied in einem Kommunikationsnetz machen. Selbstfahrende Autos brauchen leistungsstarke Chips, die nicht nur Daten von Kameras, Radar und LIDAR auswerten, sondern auch schnell kommunizieren können. Parekh zeigt sich überzeugt. Jede neue Generation bringe leistungsfähigere Chips heraus. Deren Fähigkeiten würden besser und besser. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sie alle Daten der Umgebung verarbeiten könnten. Besser, als es ein Mensch jemals könnte. Stimmt die Prognose? Braucht in absehbarer Zeit vielleicht niemand mehr einen Führerschein? Auf einen Blick. Hauptthema. Seit Jahrzehnten wird an selbstfahrenden Autos gearbeitet. Heute könnte ein Durchbruch der Technik kurz bevorstehen. San Francisco ist dafür ein Experimentierfeld. Hier sind die Robotaxis der Google-Tochterfirma Waymo bereits im Einsatz. Warum das wichtig ist? Autonomes Fahren kann den Straßenverkehr und die gesamte Mobilität grundlegend verändern. Die Technik geht weit über Robotaxis hinaus. Auch Lastwagen könnten autonom Güter transportieren oder Busse zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sein, ohne dass ein Fahrer am Steuer sitzen muss. Jeder Mensch könnte künftig immer das passende Auto zu sich bestellen und der private Autobesitz überflüssig werden. Hintergrund: Etliche Firmen treiben die Technik voran. Als führende Robotaxi-Firmen gelten die Google-Tochter Waymo und Cruise, ein Startup, das zum US-Autobauer General Motors gehört. Gleichzeitig arbeiten etablierte deutsche Autohersteller wie BMW mit Chip-Unternehmen wie Qualcomm zusammen, um Fähigkeiten für autonomes Fahren auch in Serienfahrzeuge zu bringen. Ausblick: Autonomes Fahren könnte an der Schwelle zur Massenmarkttauglichkeit stehen. Die Erfahrungen aus den Tests von Robotaxis in San Francisco lassen sich auf andere Städte übertragen. Die Unfälle und Probleme in San Francisco zeigen allerdings auch, wo die Technik heute noch ungenügend ist.